Liebende fliehen von Bett zu Bett. In den Hotels auf dem Parkdeck. Sie fliehen der Melancholie. Das Herz der Städte schlägt wie sie. Den Tiefpunkt ich am Telefon sah, alles erneuert sich im Frühjahr, außer Liebe, die untilgbar. In der U-Bahn, die Träume türmen sich, die Wolkenkratzer von oben sehen dich, so wie einen Vogel in seinem Käfig. Mir geht es gut im Kopf nicht, Mama, den Spaß an Partys verlor ich, Mama. Sieh, wie dein Sohn verliert sich, Mama. Den Sinn des Suchens find ich nicht, Mama. Die Stunde, wenn die Bars gefüllt, ein jedes Herz dann leer sich fühlt. Schnell wie man nachts Versprechen gibt, so schnell sie man gebrochen sieht. Den Tiefpunkt ich am Telefon sah, alles erneuert sich im Frühjahr, außer Liebe, die untilgbar. In der U-Bahn, die Träume türmen sich, die Wolkenkratzer von oben sehen dich, so wie einen Vogel in seinem Käfig. Mir geht es gut im Kopf nicht, Mama, den Spaß an Partys verlor ich, Mama. Sieh, wie dein Sohn verliert sich, Mama. Den Sinn des Suchens find ich nicht, Mama. Sieh, wie dein Sohn verliert sich, Mama. Den Sinn des Suchens find ich nicht, Mama.